Am 30. Dezember fand im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang das zentrale Symposium darüber statt, sich mit den unvergänglichen evolutionären Verdiensten des großen Genossen Kim Jong-il gründlich vertraut zu machen und die Führung der Sungun-Evolution durch den verehrten Genossen Kim Jong-un treu zu unterstützen. Daran beteiligten sich Kim Ginam und die Mitarbeiter der Partei- und Verwaltungsorgane, Massenorganisationen, Militärorgane, der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, Massenmedien und historische revolutionäre Gedenkstätte und der Institution für die Ausbildung der Parteikader auf zentraler Ebene und in der Stadt Pyongyang. Auf dem Symposium wurden die Abhandlungen über die unvergänglichen revolutionären Verdienste des großen Genossen Kim Jong-il um die Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache, die hervorragende Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un, der die Ideologie und Sache von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il glänzend fortsetzt, und die Aufgaben und Wege zur Beschleunigung des endgültigen Sieges beim Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates unter dem hocherhobenen Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus veröffentlicht.